Doch das ist noch nicht alles. Zum Flächenfraß kommt ein Schwund der Pflanzenvielfalt hinzu. Mit zunehmender Modernisierung der Landwirtschaft, etwa seit dem 19. Jahrhundert, beschleunigt innerhalb der vergangenen 70 bis 80 Jahre, verminderte sich nämlich auch die Auswahl genutzter Sorten. Heutzutage spielen für die Ernährung der Menschen weniger als 200 Arten weltweit eine bedeutende Rolle. Und nur 12 Pflanzen und 5 Tierarten genügen, um rund 3/4 des gesamten Nahrungsbedarfs der Weltbevölkerung abzudecken. Allein Reis, Mais und Weizen liefern fast 60% der Kalorien und Proteine, die Menschen aus Pflanzen gewinnen. Die moderne Landwirtschaft gefährdet die Biodiversität mithin auf mehrfache Weise. Während im Süden vor allem die Rodung der Wälder das Problem ist, geht der Verlust im Norden auf eine immer intensivere Nutzung der Agrarlandschaft zurück. In Deutschland zum Beispiel wurde die Produktivität maximal gesteigert, die Artenvielfalt dadurch deutlich geschmälert. Dieser Trend lässt sich schon länger beobachten. WissenschaftlerInnen beklagen den Rückgang seit mehreren Jahrzehnten, ohne dass dies größere Aufmerksamkeit hervorgerufen hätte. Zum ersten Mal wurde die reale Gefahr des Artenschwundes einer breiteren Öffentlichkeit hierzulande durch die Krefelder Studie aus dem Jahr 2017 deutlich. Darin wurden Fluginsekten in geschützten Gebieten von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Brandenburg über einen längeren Zeitraum hinweg untersucht. Das erschütternde Resultat: Innerhalb von 27 Jahren hatte ihre Biomasse um unglaubliche 76% abgenommen. Ähnliche Ergebnisse förderten weitere Studien zutage. Zum Beispiel, dass die Zahl der Schmetterlingsarten in einem Schutzgebiet bei Regensburg von 117 im Jahr 1840 auf 71 im Jahr 2013 gesunken ist. Oder dass die Bestände typischer Vögel der Agrarlandschaft in der Europäischen Union seit 1990 auf etwa 2/3 geschrumpft sind. Auch viele Pflanzenarten gehen zurück, vor allem Arten, die von Insekten bestäubt werden und solche mit Nektar produzierenden Blüten. Das gilt hierzulande besonders für Wildpflanzenarten, von denen ein Drittel gefährdet ist, wie zum Beispiel für die Heilpflanze Arnika. Denn Wildkräuter benötigen meist nährstoffarme Böden, die es bei intensiver Landwirtschaft nicht gibt.